WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Pünktlich melden wir uns zur Stelle und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Freie Themennacht, heute 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht, Erhan, 24. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Ja, und zwar, ich habe ja bestimmt von dem Vorfall von Tuce Albayrak in der Nähe von Frankfurt in Offenbach am Main mitbekommen. Ja, das ging ja Tuce ganz groß durch die deutsche Presse oder geht immer noch groß durch die Presse. Das arme Mädchen, vielleicht sagen wir es ganz kurz, das arme Mädchen wollte einen Streit schlichten und wurde dann brutal von jemandem niedergeschlagen und Tuce ist jetzt gestorben an den Folgen dieses Übergriffes. Genau, gestern, also am 26.11. bzw. vorgestern, wurde von den Ärzten in der Offenbacher Klinik ihr Hirntod festgestellt. Genau. Sie ist zwar immer noch an den Maschinen dran, wird weiterhin beatmet, aber ja. Weil sie, so habe ich das heute gelesen, Organspenderin ist und man das deshalb etwas verzögert, bevor die Maschinen abgestellt werden. Genau, als weiteren Aspekt ist natürlich, dass Tuce heute Geburtstag hat. Mhm. Sie ist 23 Jahre alt geworden und um 18 Uhr ist nochmal eine Mahnwache angelegt vor dem Offenbacher Klinikum. Mhm. Und dort werde ich dann persönlich auch vor Ort sein. Ich wollte dich jetzt fragen, rufst du so generell aus Anteilnahme an oder hast du einen persönlichen Bezug zu Tuce? Nein, ich habe leider keinen persönlichen Bezug zu Tuce. Ich rufe, wie gesagt, das so an. Ich war auch gestern im Krankenhaus mit zwei Freunden, um einfach der Familie mein Beileid auszurichten, beziehungsweise unseren Beileid auszurichten. Mhm. Seid ihr denn, also ihr kennt die Familie nicht persönlich? Nein. Seid ihr denn überhaupt bis an die Familie herangekommen? Ja, also die Familie, die waren oben im ersten Obergeschoss. Mhm. Das Offenbacher Klinikum hat extra auch sowas wie einen Saal für die Familie eingerichtet, sodass sich Freunde, Familie und Bekannte dort aufhalten können. Mhm. Und da kommen auch Leute echt angereist von ganz Deutschland, die einfach ihre Anteilnahme da haben möchten. Es ist wirklich ein fürchterliches Verbrechen. So kann man das ja nennen. Die junge Frau hat Zivilcourage gezeigt und hat sich für eine andere Frau eingesetzt und ist daraufhin, wie ich es gerade schon sagte, ebenso brutal niedergeschlagen worden, dass sie nun an den Folgen daran gestorben ist. Heute war zu lesen, ich glaube in der Bild-Zeitung war zu lesen, dass es dem Täter relativ gut geht. Er hat eine Einzelzelle, er kann Malkurse machen und eine Theater-AG. Ich weiß nicht, was daran ist, ob das alles so stimmt, aber man ist natürlich immer entsetzt, wenn man das hört und liest. Auf der einen Seite das Leid, dass eine junge Frau das Leben ist ausgelöscht und auf der anderen Seite ein Täter, dem ist eigentlich ganz kommod in seiner Zelle zu gehen scheint. Wie siehst du das, Erhan? Was für eine Strafe wäre angemessen in diesem Fall? Nun ja, es ist, denke ich mal, ziemlich schwierig, über so etwas zu urteilen, vor allem wenn man nicht persönlich vor Ort gewesen war. Ich bin an sich von Natur aus ein Mensch, der ziemlich neutral Sachen gegenübersteht. Mhm. Man kennt leider die Geschichte jetzt leider nur aus der Form der Bekannten, die mit Tuce vor Ort waren. Die zwei Mädels, für die sich die Tuce eingesetzt hatte, die haben sich leider immer noch nicht bei der Polizei gemeldet, damit sie vernommen werden. Was ich übrigens auch sehr schlimm finde. Das wäre das Nächste. Also ich appelliere auch nochmal von dir aus dass sich bitte, bitte diese zwei Mädels einfach melden sollen, damit einfach mal ein bisschen Licht an den Tag kommt und damit die Polizei auch in dieser Sache in ihrer Ermittlung es einfach ein bisschen einfacher hat. Aber um an Strafmaß zu kommen, also wie gesagt, man kennt nur die eine Geschichte und ja, ich denke, es war auch Alkohol im Spiel. Ich habe gestern auch vor dem Krankenhaus ein Video für mich und für meine Freunde auf Facebook gedreht und es auch hochgeladen auf meine Seite, indem ich einfach auch appelliert habe, dass das Leben nicht nur aus Spaß und dem ganzen Feiern gehen und Freunde treffen besteht, sondern dass das Leben leider auch ernste Seiten hat und auch mit dem Tod verknüpft ist. Nur dieser Tod leider nicht so schön jetzt kam und dass Alkohol nicht so schön. Weißt du, du hast natürlich völlig recht. Wir wissen noch alle nicht die Details dieser Geschichte. Aber Fakt ist, dass eine junge Frau brutal niedergeschlagen wurde. Genau, und das ist schon schlimm genug. Ja. Und das zeigt, wie brutalisiert. Ich meine, solche Geschichten kriegen wir ja fast täglich oder fast wöchentlich zu hören. Hier in Köln ist vorige Woche ein Mitarbeiter von einer Pizzakette erstochen worden, nur weil sie sich gestritten haben wegen einer Pizza, irgendwas. Also, ja, habe ich auch gelesen. Es wird immer brutaler und das ist das Schlimme, finde ich, das Erschreckende. Dass die Leute weniger Hemmschwellen haben, sondern gleich zum Äußersten greifen. Und in diesem Fall ist eine junge Frau, Mensch, ein junges Mädel war das, volle Kanne niederschlagen. Ich finde toll, dass du dich da so einsetzt und dass du auch der Familie das Beileid ausgesprochen hast und dass du so besonnen bist. Das finde ich sehr bemerkenswert, Herr Hahn. Ja, vielen Dank, aber ich denke, dafür muss man sich auch nicht bedanken, sondern das ist etwas, was zu der Menschlichkeit gehören sollte, auch wenn es einige nicht so sehen. Das ist, denke ich, das Mindeste, was man für Menschen, gerade für solche Menschen, zeigen bzw. machen sollte, weil ich denke, egal wer schuld dran war oder auch nicht, Fakt ist, dass hier ein Mensch ums Leben gekommen ist. Fakt ist, dass hier ein Mensch durch Gewalt ums Leben gekommen ist und ich denke, das muss nicht sein, das sollte nicht sein. Man kann vieles anders klären, aber wie du schon gesagt hast, die Brutalität nimmt einfach immer mehr zu. Und wir appellieren wirklich nochmal ganz massiv auch von dieser Stelle aus, dass diese beiden anderen Mädchen sich unbedingt bei der Polizei melden sollen, weil sie die wichtigsten Zeugen wahrscheinlich überhaupt sind. Bitte, ja, bitte. Lieber Erhan, vielen Dank für deinen Anruf und wir sind in Gedanken bei der Familie und von unserer Seite aus hier auch das Mitgefühl und das tiefste Beileid. Ja, vielen Dank auch. Alles Gute und auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. Und weiter geht es mit Akin. Akin ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Grüße dich erstmal. Guten Morgen, Akin. So, über was reden wir beide? Wir beide reden über mal was Angenehmes, was Skurriles und Lustiges. Ich habe letzte Woche in so einem TV-Chat eine Frau kennengelernt. Da kann man so eine Anzeige starten, da kann man eine Nummer drunter setzen und wenn du Bock hast, rufst du da eben halt an, wenn dich das interessiert. Das habe ich dann eben halt auch gemacht. Habe bei einer jungen Frau mich gemeldet. Ich muss dazu sagen, dass diese junge Frau aus dem Osten kommt. Ich komme aus dem Westen. Ja, was heißt Osten? Ostdeutschland oder was? Ostdeutschland, ja, genau. Ja, aus dem Osten. Ich habe diese Aufteilung gar nicht mehr. Osten war jetzt für mich schon Ukraine oder sowas. Aber du meinst, so weit war das nicht. Du meinst Ostdeutschland, okay, ja. Genau, richtig. Und wir haben dann eben halt so ein bisschen hin und her geschrieben. Und unter anderem, weil da eben halt viele Fakes auch immer sind, möchte ich immer gerne telefonieren. Ja. Und habe zu ihr dann gesagt, so pass mal auf, lass uns mal hier ein bisschen quatschen, weil mailen ist jetzt hier auch nicht so mein Ding. Sagt sie, okay, gib mir 10 Minuten, rufe ich dich an. Dann hat sie mich angerufen und wir haben uns absolut cool verstanden. Richtig auf einer Welle. Auf Anhieb, total. Also als wenn wir uns schon 10 Jahre kennen. So, dann kamen wir unter anderem auch auf das Thema Sex, weil wir beide eine Affäre suchen. Ja. Und haben festgestellt, dass wir eine Fantasie haben, die wir beide noch nicht ausgelebt haben. Und zwar ist es die Fantasie, einen kompletten dunklen Raum zu machen. Mhm. Dass ich oder sie die Tür eben halt aufmacht, sie mir dann von unten mailt, dass sie da ist, dass sie dann reinkommt, die Tür zumacht und dass wir dann eben halt guten, schönen Sex haben. In dem komplett verdunkelten Raum? In dem komplett verdunkelten Raum. Ich verstehe. Dann hat sie gesagt, das habe ich ihr erzählt von meiner Fantasie und dann sagt sie, Mensch, weißt du was, das wollte ich auch schon immer machen. Und das war sehr skurril, fand ich. Ja. Dass einer dann eben halt so auch auf deine Welle schwimmt. Ja, das war ein ungewöhnlicher Zufall. Absolut, absolut. So, dann haben wir weiter gequatscht, was man so in seiner Freizeit, beruflich, bla bla bla macht. Mhm. Und dann hat sie mir eine Frage gestellt, meinte zu mir, sag mal, wie stehst du denn zu Ausländern? Mhm. Da ich jetzt selber Türke bin, habe ich zu ihr gesagt, ja gut, ich kenne welche und weil ich wusste, was kommt. Mhm. Ich sage, ja, ich kenne welche, aber habe damit keine Probleme. Ich sage, wie stehst du denn dazu? Warum fragst du mich denn? Ja, sagt sie, ich mag die überhaupt nicht. Ich finde die alle doof und ich habe noch keinen Vernünftigen kennengelernt. Die sind arbeitsfaul und eben halt, wie die rechten Leute halt sind, was die für eine Einstellung auch haben. Dabei, da hattest du ihr vorher aber das nicht gesagt, dass du türkischstämmig bist. Und nein, du hattest deinen Namen auch nicht genannt? Doch, ich habe Achim gesagt. Ich heiße Achim. Achim, genau. Okay. Achim richtig. Ist natürlich was anderes als Akim. Genau, richtig. Ja. So. Okay. Und habe dann mit ihr weiter diskutiert und habe schon gemerkt, wow, die hat ja eine krasse deutsche Einstellung. Die ist ja ziemlich deutsch-national. Mhm. Aber okay, quatsch mal weiter mit ihr. Bleib mal erstmal locker und bleib mal entspannt. Ja. Dann haben wir nächsten Tag nochmal, also wir hatten das Gespräch dann irgendwann beendet und haben dann schnell auch festgestellt, hier pass mal auf, wir sind sexuell auf einer Wellenlänge, wir verstehen uns gut. Sagt sie, ich komme zu dir. Mhm. Wir machen das mit dem abgedunkelten Raum und sowas und das starten wir. Kurze Zwischenfrage. Hat dich denn ihre gesellschaftlich-politische Meinung nicht abgestoßen? Nö, weil ich akzeptiere, das ist ein freies Land hier, Domian, finde ich. Und jeder kann gerne seine Meinung äußern. Also ich habe kein Problem damit, wenn einer sagt, ich bin deutsch, ich liebe mein Land und ich bin gerne mit anderen, mit Deutschen zusammen, mit Ausländern möchte ich nichts zu tun haben, dann sage ich, das ist okay. Wenn das jetzt anfängt mit, ich verbrenne kleine Asylantenkinder und dies, da stehe ich denn gar nicht mehr drauf. Also das dann hätte ich das Gespräch auch total abgeblockt. Das vielleicht, aber so krass war es ja nicht bei ihr. Nein. Aber schon sehr deutsch, ne? Sehr deutsch, national, ja, okay. Genau. So, jetzt erzähl weiter. Ja, dann haben wir einen Termin abgemacht. Ich musste das mit meiner Arbeit auch erstmal alles klären. Mhm. Und dann kam sie gestern zu mir. Um 8 Uhr war sie hier. Wir hatten alles so besprochen. Ja, und du hast einen Raum so dunkel gekriegt, dass er wirklich komplett dunkel war? Die ganze Wohnung, ja. Das ging bei dir, du kannst es so verdunkeln. Da scheint nicht irgendwas rein, oder? Nee, und um 8 ist es ja eh dunkel draußen. Ja, ja. Ich habe jetzt auch nicht so große Laternen vor mir, die jetzt hier reinscheinen. Ja. Also man hat so ein paar Umrisse gesehen, aber sie konnte natürlich nicht erkennen, ob ich jetzt schwarze Haare oder braune Haare oder blonde Haare habe. Wie spannend. Also es klingelt. Dann drückst du auf. Genau. Du wohnst in einem Mehrfamilienhaus. Genau, richtig. Mhm. Ich habe dir erzählt, welche Etage. Ja. Ich habe dir auch gesagt, wie sie da hinkommt. Ja. Und dass ich die Tür auflasse, sodass sie weiß, okay. Okay, du hast so angelehnt die Tür. Genau, richtig. Dass sie so ein Stück auf ist. Und du, wo warst du? Ich habe in der Stube gewartet und sie sollte die Tür zumachen und sagte, okay, ich bin drinne, du kannst mich abholen. Also ich musste sie ja führen, sonst rennt die ja gegen eine Wand. Natürlich. Und so war es dann auch. Die Tür, sie kam dann rein, du hast sie nicht gesehen, die Sekunde während des Reingehens. Hast du nicht gespinst? Nein. Gut. Dann kam sie eben halt rein, hat gesagt, okay, dann habe ich sie in die Stube geführt und haben wir kurz noch gequatscht und dann ging es halt zur Sache eben halt, wo wir haben da nicht so lange gefackelt halt. Ne? Eine ausgesprochen spannende Situation. Absolut. Du hättest ja jetzt auch wirklich das absolut hässlichste Entlein da vor dir haben können. hast du sie dann schon erstmal betastet, ob alles so einigermaßen okay ist an ihr, nach deinem Geschmack? Nö, ich habe das Spiel mitgemacht, weil das ist ja gerade diese Fantasie. Das ist der Thriller. Genau, das ist ja der Kick so da dran halt, ne? So, stockdunkel, ihr habt euch nackig gemacht und es ging zur Sache. Genau, und es ging zur Sache. Dann haben wir wirklich... Ging's gut zur Sache? Ja, ja. Absolut, barbarisch. Barbarisch. Also, wir haben es wirklich krachen lassen. Ne? Okay. Also wir haben vorher gequatscht, so auf was wir stehen. Und da wusste man, wo man ansetzen sollte halt. Ne? So, jetzt wart ihr fertig. Wir waren fertig heute Morgen irgendwann um, keine Ahnung, ich glaube um 5 oder um 6. Wie viele Stunden habt ihr dann euch vergnügt insgesamt? Also ich denke mal so 7, 8 Stunden waren es, also mit Pausen natürlich. Ne? Aber mit Pausen im Stockdunkeln? Im Stockdunkeln. Also man konnte denn, das Auge gewöhnt sich ja nachher. Ja, also konnte nachher so ein bisschen Umrisse sehen. Aber sie konnte immer noch nicht sehen, ob ich jetzt ein Deutscher bin oder ob ich ein Ausländer bin. Ja, so, jetzt bin ich gespannt. Wurde irgendwann das Licht angemacht? Nein. Nein? Wollten wir nicht. Nein, wollten wir gar nicht. Haben wir beide gesagt, wollen wir nicht. Das heißt, sie ist dann irgendwann gegangen wieder. Genau, sie ist irgendwann morgens abgegangen. Es wurde natürlich immer heller und immer heller. Ja, um 5 Uhr ist es ja noch nicht hell. Nein, das nicht. Aber es wurde ja langsam dann hell irgendwann. So gegen 7, 7:30 geht ja schon ein bisschen. Ne? Ja. Wann ist sie gefahren oder gegangen? Ich glaube ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube um 8. Ah ja, okay. Ist sie irgendwie so abgehauen, genau. So, dann ist sie eben halt gefahren, ohne dass wir uns gesehen haben. Ja. Dann hat sie mir dann irgendwann nachmittags eine Mail geschickt, wo drinne stand, wie cool sie das fand, der Sex hat gestimmt, dass ich richtig in Ordnung bin, dass sie sonst nur irgendwelche Arschgeigen kennengelernt hat und dass ich einen richtig feinen Charakter habe, ihrer Meinung nach. Und das habe ich dann erwidert und habe das zurückgegeben. Dann hat sie mich drauf angesprochen und sagt, ich möchte wiederkommen. Wann kann ich denn das nächste Mal wieder zu dir kommen? Und diesmal kann ich auch vielleicht ein Wochenende bleiben oder mal 2 Tage hintereinander. Jetzt muss ich hier natürlich rein Wein einschenken. Natürlich. Hast du es getan? Nee, noch nicht. Ach so, das hast du noch nicht gemacht. Habe ich noch nicht getan. Aber wir werden sicherlich morgen oder übermorgen oder die nächsten Tage telefonieren. So, jetzt mal im Ernst. Ihr hattet eine gute Zeit da miteinander heute Nacht. Ihr versteht euch in gewisser Weise. Wenn die jetzt morgen zu dir sagt oder wenn du mit ihr telefonierst, pass mal auf, ich bin türkisch, stämmig, und sie sich dann von dir distanziert, was dann? Dann ist es halt so. Dann weiß ich aber auch, dass sie eben halt nur nicht nach dem Charakter geht. Ja, sondern... Ne? Sondern, dass sie eben halt sagt, nur hier, pass mal auf, du bist Ausländer, egal. Ich habe dir zwar gesagt, dass du in Ordnung bist, aber trotzdem finde ich dich scheiße, weil du schwarze Haare und braune Augen hast. Aber weißt du, das wäre ja nun gelinde gesagt, wäre die ja ziemlich bescheuert, wenn sie dich jetzt schlecht beurteilt, nur weil du türkischstämmig bist. Was für ein Quatsch. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Also was ist das denn für eine Frau, wenn die so jetzt beurteilen würde? Dann schieß sie in den Wind. Das werde ich auf jeden Fall. Dann sage ich, mach mal Meter, Alte, mach dich von Acker. So. Dann ist das in Ordnung und dann ist es okay. Aber ich bin sehr aufgeregt und ich bin sehr neugierig auch, was sie sagen wird, weil sie hat ja nun mit dem Türken gefühlt. Das ist ja nur ein Fakt. War sie nicht erstaunt, war sie nicht vielleicht ein bisschen misstrauisch, weil du beschnitten warst? Ich bin nicht beschnitten. Du bist nicht beschnitten? Ich muss dazu sagen, dass ich mit 6 Monaten, also ich bin türkischstämmig, ich bin aber mit 6 Monaten abgegeben worden zu einer deutschen Pflegefamilie. Ach so, verstehe. Und ich bin da aufgewachsen und ich bin ja eigentlich Deutscher, ich bin ja deutsch aufgewachsen, ich bin ja hier zur Bundeswehr gegangen, ich habe nur eben halt schwarze Haare, braune Augen und ich sehe vielleicht nicht anders aus wie andere Türken, weil ich ziemlich vollgepeigert bin, also tätowiert bin. Also ich bin erstmal gespannt, was die sagt und ja, ich auch. An deiner Seite wäre ich natürlich noch 1000-mal gespannter, wie die denn nun aussieht. Wie sieht die aus? Das ist, also was ich gefühlt habe, war schon der Hit. Okay. Also es war das, was ich fühlen konnte, war schon sehr attraktiv, ja. Wie die natürlich wirklich aussieht, weiß ich nicht. Das ist aber noch nicht das ganze Problem. Das Problem ist ja, was ist, wenn sie sagt, okay, ich finde dich super sympathisch, wir ziehen das durch, wir machen die Affäre und gut ist. Ja. Dann kann sie mich aber nie ihren Freunden vorstellen. Ja, dann musst du mal anfangen zu diskutieren mit der jungen Frau. In der Hoffnung, dass sie ihre merkwürdige Meinung ändert und dass sich... Vielleicht sind die Freunde ja gar nicht so krass drauf wie sie, weiß man ja alles gar nicht. Ja gut, das weiß man nicht, aber ja. Wer sich in so eine Szene begibt, also wenn ich sie dazu kriege, einen Döner zu essen, habe ich schon geschafft, ja, denke ich. Also. Akin, unsere Zeit rennt weg. Schöne Geschichte. Alles klar. Ich wünsche, dass sie gut ausgeht. Ich wünsche, dass sie gut aussieht. Ich werde sehen die nächsten Tage. Und dass sie nicht so mental drauf ist, wie wir das jetzt vermuten. Eine Frage noch, hat sie ordentlich gerochen? Ja, sie hat schönes Parfüm hat sie. Wunderbar. Ja, kein Mund und auch kein Mundgeruch. Nee, Gott sei Dank nicht. Ja, das wäre der Abturner, ne? Das wäre absolut der Abturner. Das sehe ich auch so. Absolut. Das sehe ich auch so. Ja, ich werde euch mal unterrichten, was dabei rausgekommen ist. Schick mal eine Mail. Mal eine E-Mail oder sowas. Sehr gerne. Ich bin sehr interessiert und sehr gespannt. Ne? Alles Gute. Genau. Alles klar. Wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und schon ist der Nächste da, nämlich Stefan. Stefan ist 38. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, was geht's denn bei dir? Also ich habe das Gespräch natürlich jetzt mitgehört, ist nicht so lustig wie jetzt das jetzt eben. Ja, okay. Weil es ist immer schön, das mal wieder mal sowas zu hören. Es geht darum, ich rufe an, also in Anlehnung an die gestrige Sendung, da ging es ja ums Töten. Ja, genau. Und da hat ja ein junger Lokführer angerufen. Wer hat angerufen? Ein junger Lokführer. Ein junger Lokführer, genau, ja. Genau. Dem das schon, schon viermal das passiert ist, dass Leute vor uns zugelaufen sind. Innerhalb von 7 Jahren, ja. Mhm. Und es ist nun bei mir oder bei uns passiert, dass mein Vater, der Lokführer war, sich auf diese Weise das Leben genommen hat. Ach du lieber Gott. Dein Vater, der selbst Lokführer war. Das heißt, der hat so etwas wahrscheinlich in seinem Leben auch einige Male erlebt. Also ich weiß es von zweimal. Zweimal. Und dann hat er sich selbst auf diese Art und Weise das Leben genommen. Ja. Wie lange liegt das zurück? Das ist nicht so lange her, das war am 11. Oktober. In diesem Jahr? Jetzt diesen Jahres. Wie hat das gemacht? Ist er auch auf den Zug zugelaufen oder hat er sich hingelegt? Na, er hat sich quasi, hat drauf gewartet. Und die Strecke macht den DA. Macht eine Kurve, eine Biegung und hat sich dann quasi davor gestellt. Also, gestellt. Wie ich es mitbekommen habe, hat der Lokführer dann gesagt, dass er stand davor. Also das ist ja, so wie ich das bisher von Lokführern gehört habe, das Schlimmste überhaupt, wenn da jemand steht oder auf den Zug zugelaufen kommt und man schaut sich unter Umständen sogar noch in die Augen. Naja, die Art und Weise ist eben schon sehr symbolträchtig, wie auch immer. Warum hat dein Vater das gemacht? Wahrscheinlich wollte er ein Zeichen setzen. Also er war zu dem Zeitpunkt nicht mehr Lokführer, er durfte nicht mehr sein, weil er einen Unfall hatte, privat. Also einen privaten Unfall, dadurch konnte er nicht mehr oder durfte er nicht mehr Lokführer sein, weil diese Tauglichkeit nicht mehr gegeben war. Und war halt dann von seiner Leidenschaft quasi entbunden. Und da hat sich dann, das war vor 8 Jahren, ist das passiert, sodass er dann nicht mehr Lokführer war und halt sein Leben dann von heute auf morgen sich geändert hat. Hat er das nie verwunden, dass er nicht mehr fahren kann? Demnach nicht. Es spielte vielleicht noch mehr eine Rolle, aber das war so der Auslöser oder so eine Spirale, die dann da ins Rollen kam. Das heißt, er wäre gerne schon weiter gefahren und ja, das hat ihm sehr, sehr zu schaffen gemacht, dass er nicht mehr fahren durfte. Genau. Aber inwiefern setzt man ein Zeichen, wenn man sich so tötet, für was setzt man da ein Zeichen? Das weiß ich nicht, ob er noch, so diese Verbundenheit demonstrieren wollte auf eine Art und Weise. Oder, wie soll ich sagen, dass er sich die Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wurde. Also eine Art Protest. Vielleicht, sowas vielleicht. Weil er durfte ja zum Beispiel, er wollte ja gerne Fahrkarten kontrollieren. Das durfte er aber auch nicht mehr, weil da kurioserweise die gleichen Voraussetzungen herrschen müssen, wie wenn man die Lok führen möchte. Ja, und das ging dann auch nicht. Da, gut, ist jetzt hinfällig. Also was mich auch sehr bewegt hat oder was mir halt leid getan, dass es halt diesem jungen Lokführer da auch passiert ist. Oder dass er eben reingezogen wird, wie auch der Lokführer jetzt, der deswegen meinen Vater da überfahren hat. Wundere ich mich so sehr. Dein Vater konnte ja nur wirklich ermessen, was das bedeutet, da er es zweimal erlebt hat. dass er es dann einem anderen Menschen antut. Das tat mir sehr leid, deswegen habe ich da angerufen. Mhm. Also bei dir jetzt, ich habe das vorher als Aufzeichnung gesehen, die Sendung. Mhm. Also heute erst sogar. Mhm. Weil ich habe einen Festplattenreceiver und gucke mir mal einfach mal so die Sendung abends an. Mhm. Je nachdem, nicht immer deine Sendung, je nachdem, was halt anfällt. Und es ist halt ziemlich frisch und mich hat das so bewegt, weil er auch, der junge Lokführer war ja dann auch sehr traurig wieder, er war ja aufgewühlt. Sehr traurig, ja. Dass ich dann einfach mal spontan jetzt zum Hörer gegriffen habe. Hat denn dein Vater einen Abschiedsbrief hinterlassen an euch? Gar nichts. Wie? Das nicht, nein. Es ist ja wahnsinnig frisch noch. Ist ja ganz frisch. Ziemlich. Wie stehst du zu dieser Tat? Wie bewertest du sie? Ich glaube, das führt zu weit. Das ist eine Mischung aus allem. Das ist ja auch eine Art Trauerarbeit. Das ist ja wirklich Arbeit. Mhm. Das Wort kommt ja aber nicht von ungefähr, oder wird ja nicht von ungefähr so gebraucht. Mhm. Ich bin mal wütend, mal traurig. Mhm. Es ist ja so, man hat ja selber noch mit der Tat als solche zu tun, wie das dann weitergeht, nach der Lücke, die er hinterlassen hat. Und jetzt die Gedanken jetzt an das Moralische oder was er den anderen Leuten zugefügt hat oder den Lokführer, das ist auch da, aber ich sag mal, man hat nur eine begrenzte Möglichkeit, also eine begrenzte gespeichert, das zu verarbeiten. Verstehe, es ist ein. Und das hat jetzt die Sendung, das ist halt in mir halt aufgewühlt, so dieses. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Ich hatte ein gutes Verhältnis. Mhm. Was habt ihr als letztes miteinander gemacht? Was ist deine letzte Erinnerung? Ich hatte ein sehr schönes Erlebnis. Wir sind beide Rennfans, also Racing-Fans schon immer gewesen. Jetzt habe ich nicht verstanden, was? Wir waren schon immer Rennfans. Also Rennfans. Und haben halt Rennsportveranstaltungen besucht. Mhm. Und das letzte war halt eine solche Veranstaltung am Sachsenring. Mhm. Mhm. Ich wohne woanders. Ich wohne nicht bei meinen Eltern oder bei meinem Vater. Und das letzte an einem Sonntag, also einem Wochenende, wo ich dann bei meinen Eltern war, in meinem Elternhaus, hatten wir halt so eine Veranstaltung besucht. Ja. Und das war halt so das Letzte, was ich eine gute Stimmung unternommen habe. Eine gute Stimmung. Bitte? Es war eine gute Stimmung da. Das war so das perfekte Wochenende oder so ein Lieblingssonntag. Also deine Mutter lebt auch noch? Na klar. Ja. Hat deine Mutter oder sonst irgendjemand aus der näheren Umgebung etwas geahnt, was für ein Drama sich da zusammenbraut in ihm? Ich möchte es nicht verneinen, sag ich mal. Aber ich habe danach jetzt so nie gefragt. Also es war hauptsächlich die berufliche Geschichte, die du gerade erklärt hast. Gab es noch etwas anderes, was ihm das Leben sehr schwer gemacht hat? Also es gab noch ein paar andere Faktoren, aber da möchte ich jetzt so nicht drauf eingehen. Hier. Okay, also da gibt es auch Ideen, auf die ihr gekommen seid, die auch... Gibt es auch, ja. Mit das begonnen. Aber der Hauptgrund war sicher dieser, was die Spirale so versetzt hat, war schon dass der Verlust des Jobs. Wie ist das nach so einem Unglück? Muss man als Angehöriger den zu Tode gekommenen dann noch identifizieren? Das mussten wir nicht, oder meine Mama zum Glück nicht. Mhm. Er hatte ja alles bei sich. Mhm. Also Papiere, Ausweis etc. Also wir mussten jetzt nicht oder jemand von uns identifizieren oder wir haben dann einen die Urne bekommen. Hat man euch gesagt, wie der Zustand seines Körpers war? Nein, das wollten wir auch nicht wissen. Sowas wurde uns zum Glück erspart. Mhm. Und ich muss auch gestehen, da hat keiner von uns auch wirklich danach gefragt. Mhm. Und meine Mom hat nachher die Utensilien zurückbekommen. Also zum Beispiel Brille, Uhr. Die Uhr ging sogar noch. Mhm. Du bist ein trauernder Sohn. Und du hast gerade ja schon beschrieben, was alles durch deinen Kopf geht in den letzten Wochen. Gibt es auch so Momente, wo du dir das fast vorstellen musst, wie er vielleicht ausgesehen hat nach dem Unfall und du schiebst es schnell wieder zur Seite, weil es zu schlimm ist? Nee, ich muss echt gestehen, das möchte ich erstens nicht. Mhm. Zweitens, das sehe ich, wenn nur abstrakt. Also klar hat man so Bilder. Mhm. Aber das ist auch kein Bedürfnis, mir das vorzustellen. Mhm. Also ich Ja. Ich habe wirklich, da ich ja nicht auch nicht dort wohne, ich behalte so in Erinnerung, wie ich ihn als letztes gesehen genau, habe. Genau, so soll es ja auch sein. Und das, damit habe ich wiederum, ich weiß nicht, das schieße ich auf eine abstrakte Ebene, aber wie er dann aussieht oder was dann übrig blieb, aber das ist mir, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht wichtig oder. Okay, dann soll ich. Das hat mich komischerweise nicht berührt. Mich beschäftigen da andere Sachen. Stefan, gestatte mir noch einmal ganz zurückzugehen, 8 Jahre zurück, als dein Vater nicht mehr Lok fahren durfte. Was ist da eigentlich genau vorgefallen, weswegen er nicht mehr Lok fahren durfte? Na, es. Beim Holzsägen mit einer Kreissäge. Also Brennholz ist ihm ein Stück Holz ins Auge gekommen. Also ein größeres Stück, was dann quasi seine Linse zerstörte. Ach so. Und auch quasi fast bei einer Richtung Gehirn vordrang. Also es war ein Problem des Sehens, weil er nicht mehr richtig gut sehen konnte? Oder war das Gehirn auch etwas geschädigt? Also so war es nur das Auge. Das Auge. Aber man weiß nicht genau, war es vielleicht noch mehr? Er hatte dann auch sehr viel, zum Beispiel viel Schlaf gebraucht und da ist vielleicht noch mehr passiert als nur das Auge. Aber es war so, er konnte noch Auto fahren, also das ging alles dann wieder. Ja, also es war halt nur in Anführungsstrichen nur, dass er dann nicht mehr eben seine Leidenschaft ausführen durfte. Findest du es denn so ganz objektiv gesehen nachvollziehbar, dass die Bahn gesagt hat, nee, so können sie nicht mehr Lokführer sein und fahren? Nee, das Lokführen auf jeden Fall nicht. Ja, also weil da muss ich gerade, weil ich gerade jetzt mal hier am Telefon bin, hier im Fernsehen, mit dieser Streubreite, die Leute, also diese Streiks, finde ich, sind schon gerechtfertigt, weil am Lokführerberuf hängt viel dran, auch für die Angehörigen. Es ist eine erhöhte Verantwortung und es sind mörderische Schichten. Ja, gerade auch von den Zeiten her. Das sind ja keine normalen Schichten, das sind ja Schichten von meinetwegen Dienstbeginn 23 Uhr bis 8 Uhr früh. Und das heißt aber auch schlafen in der Zeit, wo die anderen aktiv sind. Also nachvollziehbar, dass er das nicht mehr machen sollte. Und nee, das ist absolut nachvollziehbar. Was nicht nachvollziehbar ist, für mich war das jetzt zum Beispiel eben diese Fahrkarten nicht kontrollieren durften. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das sind seltsame bürokratische. Das ist so ein Manko ist, das hätte er ohne weiteres gekonnt. Und das wäre für ihn dann schon gut gewesen, hätte ihn seelisch entlastet. Ja, natürlich. Es wäre wieder eine feste Aufgabe und selbst das ist ein Rückschritt irgendwo für den Lokführer. Natürlich. Es ist eine Abwertung irgendwo, muss man es nichts vormachen. Ja. Nicht gegen den Zugführer. Ja. Trotzdem hätte er das gerne getan, aber selbst das ging nicht. Ja, und da fehlt mir jetzt für mich eine plausible Begründung, warum er das nicht machen kann, weil das kann ich sagen, das hätte er locker geschafft. Ja, also Stefan, das tut mir sehr leid, dass das eure Familie so getroffen hat jetzt, auch jetzt vor Weihnachten. Das hat mit Weihnachten nichts zu tun, das ist generell ein furchtbares Unglück. Das tut mir sehr, sehr leid und du hast dich erinnert gefühlt oder als du gestern hier unsere Sendung gehört hast. Darf ich dir noch vielleicht ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten jetzt? Nee, es ist gut gemeint, aber ich sag mal so, ich bin versorgt. Okay, dann ist es. Also mir geht es jetzt auch nicht so schlecht. Okay. Das war nur ein Angebot. Das hat mich jetzt, wie gesagt, wegen der jungen Lokführer hat mich halt berührt. Ich verstehe, ja. Und vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört noch da draußen, die das vielleicht vorhaben, oder man kann das, wer es wirklich will, sicher vielleicht nicht verhindern, aber überlegt mal, wer das jetzt noch hört. Also es gibt Möglichkeiten, wirklich. Gerade in Deutschland sind wir echt nicht schlecht aufgestellt, was Hilfe angeht. Ja. Das ist ein gutes Wort, Stefan. Dafür danke ich dir sehr und wünsche dir und deiner Familie viel Kraft und Zuversicht jetzt für die nächste Zeit und alles Gute. Ich danke dir. Sehr gerne, Stefan. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:33 Uhr und wir sind verbunden mit Michael, der ist 46. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Michael. Freue mich, dass du da bist. Na, wunderbar, hat es ja mal geklappt. Ja, und was geht's denn bei dir? Als allererstes möchte ich mal mein Beileid aussprechen an der Familie mit dem Mädchen, was zusammengeschlagen wurde. Ja, das ist sehr nett von dir. Ja, wo ja heute da die Automaten eingestellt werden. Genau. So wie ich das vorhin richtig gehört habe. Ja. Weil sie ja heute Geburtstag hat. Da möchte ich mein Beileid aussprechen. Das ist ja sehr nett von dir. Also, mein Thema ist Thema Alkohol. Aha, du bist betroffen. Genau, ich bin betroffener Alkoholiker seit 1 Jahr, 3 Monate und 2 Wochen. Ja, Gratulation. Danke. Das ist und ist ein Jahr. Ein hartes Ding. Ja, wie lange warst du denn vorher? Wie lange warst du vorher Alkoholiker? Vorher waren es insgesamt, man kann sagen, angefangen hat er mit dem 20., 22. Lebensjahr so langsam. Das ist eine lange Zeit. Und hat sich dann so langsam reingesteigert. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Hast du denn zwischendurch schon mal Anläufe gemacht? Ja, hatte ich auch schon, ja, ja. Und dann gab es das längste war 4 Monate. Insofern ist das eine Jahr, das dicke Jahr jetzt, schon ein großer Erfolg. Ja, absolut. Wie erklärst du dir das, dass du es jetzt so hast? Das fragt sich meine Ärztin auch und meine Betreuerin hat sich das auch gefragt, wo ich jetzt geschafft habe, dass ich nur noch einmal hin muss, dann habe ich keine Betreuung mehr. Ja. Und meine Hausärztin hat auch gefragt, wie geht das? Das geht doch gar nicht. Versuchen. Weil sie ja auch Probleme hat da mit gewissen Patienten. Ja. Und da hat sie mich gefragt, wie schaffst du das da? Wie geht das? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich sage, das war wahrscheinlich der Knackpunkt, wo ich den Tod von der Schippe gesprungen bin. So schlimm war es? Ja. Wie viel hast du denn in der letzten Zeit, bevor du in den Entzug gegangen bist, getrunken? Ich muss dazu sagen, ich habe vorher harte Sachen mitgetrunken mit meinem Bier zusammen. Also ja. Klaren, Korn, je nachdem, was Kümmerling, alles, was so reingerutscht kam. Mhm. Dann bin ich von den harten Sachen weg und bin nur noch bei Bier oder Sekt geblieben. Bier oder Sekt? Na, wie viel? Ja, wie da musste ich natürlich unheimlich hochstocken. Sag mal so, damit wir uns das vorstellen können, wie viel Bier und Sekt hast du pro Tag im Durchschnitt getrunken? Also Brot auf den ganzen Tag verteilt ist nicht unter eine Kiste Bier. Also mit 20 Stück ist nicht runtergegangen. Und dann noch eine Flasche Sekt dazu oder sowas? Ja, na, die kommen dann zwischendurch mal. Die kommen zwischendurch. Mhm. Ja. Warum bist du umgestiegen von den harten Sachen auf Bier oder Sekt? Ja, weil ich da dachte, na, wenn ich damit aufhöre, dann ist, nicht so ist es ja nicht ganz so schlimm. Ah, verstehe, was natürlich völliger Unsinn ist. Ja, das ist völliger Quatsch. Ja, ja. Deswegen will ich auch, dass viele Leute jetzt da zuhören. Weil nämlich, das ist der totale Blödsinn. Da macht man sich was vor. Aber man belügt sich selber bis zum Geht nicht genau, mehr. Genau, genau. Wie hast und du... Das ist ja? Ja. Ich wollte fragen, wie du das sind ja Unmengen, wie hast du das finanziert die ganzen Jahre? Da gab es immer Möglichkeiten. Vor allen Dingen, Bier ist nicht so teuer. Man kann das billigste kaufen. Das geht. Hast du denn während... 29 Cent ist zum Beispiel die billigste Dose. Mhm. Hast du denn in der Zeit auch noch gearbeitet? Hast du das geschafft? Zwischendurch mal ja, ja, ja. Mhm. Das ging, aber ich musste immer mein Level haben. Ist klar. Und warst wenn der Level nicht war, war vorbei. Was dann ging du, gar nichts mehr. Was hast du gearbeitet? Ich hatte Umzüge gemacht. Ich war bei der Zimmerei gewesen und bei der Dachdeckerei. Mhm. Und warst du in einer Beziehung? Ja. Was immer hast du? Langjährige. Ja. Also die letzte Beziehung war 6,5 Jahre. Mhm. Und davor waren es bloß 1,5 und davor war auch wieder ustlange gewesen. Nun ist das ja für eine Beziehung, für eine Frau, die Hölle mit einem Alkoholiker zusammen naja, zu sein. Ja, aber nicht, wenn sie selber trinkt. Ach so, ach so. Ja. Und bist du jetzt mit der Frau immer noch zusammen? Nein, nee, nee. Wir sind schon seit, 2 Jahren auseinander. Ja. Zweieinhalb, so in den Dreh, wie sie mir genau. Und weißt du, ob sie auch trocken ist oder säuft sie immer? Nee, sie ist nicht trocken. Sie war ja vor kurzem wieder bei mir und nee, die trinkt immer noch. Ach so, die war bei dir? Und war die Versuchung da nicht für dich, da komm, trinken wir mal ein Bier zusammen? Nee. Das ist ja das, was alle hier nicht verstehen, weil ich setze mich so ja in mein Bistro unten noch hin und trinke morgens vormittags immer meinen Kaffee und alles sowas. Ja. Und die haben auch alkoholfreie Bier da und die begreifen das nicht, dass ich mich da hinsetzen kann und wie die anderen sich da immer noch die Birne zukippen und dass mich das nicht stört. Ich sage, warum soll mich das stören? Wenn du jetzt an deine letzten 20 Jahre denkst, das kann man ja zu denken, sagen, wie siehst du diese 20 Jahre? Was hast du versäumt? Beschissen. Ganz, ganz groß, muss ich ehrlich sagen, schön, dass ich das Wort so sage, aber das war scheiße. Kann man sagen, dass du deine Lebenszeit verschwendet hast? Aber richtig. Aber richtig. Und jetzt geht's voran. Jetzt ist schon viel vorangegangen, ja. Was, bist du jetzt mittlerweile wieder berufstätig? Nein, nee, das ist noch nicht möglich, weil die diese Motorik vom Körper funktioniert, die ist ja durch den Alkohol so runter. Mhm. das ist ja das, was man da auch nicht mitkriegt. Die Motorik, die ist so weit runter, die muss erst wieder aufgebaut werden. Aber es ist schon besser geworden. Ich musste ja alle 5 Meter an, also wo ich aus Krankenhaus rauskam, ich war ja knapp 4 Wochen im Krankenhaus, Entgiftung und dann noch ein bisschen länger. Dann wollten sie mich ja eine richtige Langzeittherapie. Ich habe alles abgelehnt. Ich habe weder Hilfsgruppen und sowas angenommen. Ich habe ja nichts. Ich sage, ich mache das alles alleine. Ich sage, ich habe die Entgiftung jetzt hinter mir. Ich habe diese Symptome nicht mehr, also diese Entzugserscheinung, die nachher ganz schlimm waren. Weil ich hatte ja schon eine Wahnvorstellung, dass hier 12 Leute in meiner Wohnung waren und ich die nicht rausgeschmissen gekriegt habe und alle so eine Sachen. Und ich hab's aber gewusst. Und ich wusste, dass ich Wahnvorstellungen habe. Weißt du, das ist das Schlimme. Was mich wirklich wundert bei dir, du scheinst jetzt ein harter Kerl zu sein, der mit eigenem eisernen Willen das jetzt schafft und sich erkämpft. Aber da sind wir wieder bei der Anfangsfrage. 20 Jahre hast du es nicht geschafft, jetzt schaffst du es. Das ist ja eine dolle Sache. Ja, sagen das alle sagen das. Wenn du an Alkohol denkst, was denkst du dann? Ekel? Ekel würde ich nicht gerade sagen. Ich sehe auch immer, wenn ich die Leute auch wieder sehe. Ich treffe die ja nun, die ich damals auch im Suff immer getroffen habe. Erstmal ist mir aufgefallen, dass es viele Leute gibt, die ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Mit denen ich damals zusammengesessen habe und habe immer gedacht, das sind die größten Kumpels. Ja, und jetzt siehst du sie mit wachen Augen. Aber mit völlig anderen Augen. Ja, ja, ja. Und wenn ich denn sowas sehe, dann dachte ich, Mann, so warst du auch um Gottes Willen. Wie ist denn das, wenn man dann quasi in dieses neue Leben reingeht? Dann muss man sich ja von der alten Welt, von den alten Kumpels entfernen und distanzieren. Steht man da nicht ziemlich alleine erstmal da? Völlig alleine. Erstmal merkt man schon, ich war ja nur eine Weile vom Bildschirm verschwunden. Und wenn man denn wiederkommt, merkt man schon, haben sich unheimlich distanziert viele Leute. Es sind ungefähr von 100%, die man kannte, sind nur noch 20% da. Ja, ja. Und von diesen 20% sind nachher nur noch 5% da. Es ist kein Witz, es ist die Wahrheit. Es sind nachher nur noch 5% da. Das heißt, du musst jetzt alles neu aufbauen. Alles neu aufbauen, ja klar. Das andere ist ja alles weg. Ja, ja, genau. Hast du dich eigentlich selbst jetzt beim letzten Mal selbst einweisen lassen? Selbst eingewiesen? Nee. Das wurde ja durch die Notaufnahme, weil ich ja hier im Hausflur, ich kenn's nur vom Hörensagen, weil ich war ja völlig weg gewesen. Ich weiß ja die ersten 2,5 Wochen nichts mehr. Das wurde mir alles erzählt, dass ich so schlimme Wahnvorstellungen hatte, dass ich so ja gedacht habe, dass mir ein Kindskopf beim Unterarm rauswächst und alle so eine Sachen. Wahnsinn. Und sollen noch gesagt haben, den operieren sie raus. Ich war das nicht gewesen. Untersuchen sie bitte die DNA-Spur und alles so ein Müll. Da haben dich dann andere Leute. Muss man den mal rinziehen. Ja, dann haben dann andere Leute die Einweisung organisiert. Genau. Ja. Ja, was anderes blieb ja den Leuten wahrscheinlich auch gar nicht übrig. Wenn du so krass drauf warst, dann hast du bestimmt auch nachts gesoffen, um deinen Pegel zu halten, ne? Richtig, das habe ich den Kollegen auch schon erzählt, genau. Und zwar bin ich nachts wach geworden, weil ich, wenn der Körper absackt, Leute, hört zu da draußen, denen es genauso geht, wenn der Körper absackt und der Alkoholpegel geht runter, und die Symptome fangen an, zum Beispiel, also das sind ja Entzugserscheinungen, aber die sind ja manchmal so krass, also bei mir waren sie jedenfalls so, da hat nur noch eine Seite geschwitzt vom Körper, das muss man sich mal überlegen, eine Seite. Und dann bin ich auch manchmal zum Arzt, weil ich mit den Symptomen überhaupt nicht mehr klarkam, und da hat die Ärztin gleich, da habe ich mal übrigens mit der Ärztin überhaupt nicht mehr verstanden, und habe in dem Sinne alles auf der Ärztin geschoben. Jetzt verstehe ich mal bombig mit ihr, weil sie wollte mir damals helfen, ich habe mal nicht helfen lassen. Also wenn du da nachts solche Anfälle hattest, dass nur eine Seite schwitzt. Dann bin ich aufgestanden. Und hast gesoffen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist gleich erstmal ein Bier holen mit meinen zitternden Armen da. Und dann erstmal 2, 3 halbe Liter drin. Und dann habe ich gemerkt, wieder, es geht wieder. Ui, dann habe ich noch ein Bier. Dann habe ich vielleicht mal ein bisschen was gegessen. Dann habe ich danach noch ein Bier. Und dann habe ich wieder ein bisschen geschlafen, 2, 3 Stunden. Dann sackt er das wieder ab und alles, so ging das immer los. Also, Michael, ich glaube, du warst so richtig in der Gosse. Aber voll. Und du hast zum Glück meine Wohnung nicht verloren. Ja, so weit. Ja. Und du hast es ja gerade am Anfang selbst gesagt, du bist dem Tod von der Schippe gesprungen. Ja, bin ich ja auch. Ja, glaube ich. Haben mir die Ärzte gesagt. Ja. Also die, ich hatte ja auch Besuch da gehabt, meine Ex war da gewesen. Und die haben sie gesagt, also ob der das übersteht, das wissen wir noch nicht. Ist dennoch eine dolle Geschichte, die du uns erzählt hast. Und ich weiß ja, dass uns auch sehr viele alkoholkranke Menschen zuhören. Du bist ja, ich hoffe, dass viele zuhören, die auch mal beim Trinken sind und dass das mal echt. Und vor allen Dingen, ich kann alle Leute, denen es so geht, so wie es mir ging, ich kann den Leuten tippen, bitte nicht auf einmal aufhören zu trinken. Mhm. Ja. Nicht von einer Sekunde zur anderen aufhören zu trinken, das kann der sichere Tod bedeuten. Und das Beste ist natürlich, in medizinische Obhut sich zu begeben, genau. Und unter Kontrolle. Am besten ist an so einer Tür kloppen, wo die Entzugdings da ist, Entgiftung da ist. Am besten ist es mit ein paar Bier-Intos drin, einfach Mut haben, sagen, ich will nicht mehr, ich habe die Fresse voll. Ja, und du bist ein tolles Beispiel dafür, dass man eben nach 20 Jahren Suff es auch schaffen kann. Und deshalb freue ich mich, dass du angerufen hast und uns das alles so erzählt hast, Michael. Vielen, vielen Dank, auf dass du nie wieder ein Glas Alkohol in die Hand nimmst und jetzt ein richtig tolles neues Leben anfängst. Ich drücke dir die Daumen und wünsche alles Gute. Alles klar, schönen Dank, wa? Tschüss, Michael. Ciao. Tschüssi. Tschüss. So, und hier ist Johannes. Johannes ist 82. Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Johannes. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe mich gestern angerufen. Wegen dem Thema Töten? Ja. Ja? Und zwar will ich mich auch selber rüberbringen, wenn es denn soweit ist. Du möchtest dich selbst töten, wenn es soweit ist. Ja, ja. Warum möchtest du dich töten? Ich sage es dir, ich habe mich schon länger vorgenommen, dass ich nicht in ein Heim gehen werde und da mich da ins Bett legen und dann, wenn ich mich nicht mehr selber sauber machen kann und so weiter und da nur noch warten, bis es soweit ist. Du lebst im Moment alleine? Ich lebe schon immer, also seit 50 Jahren alleine. Und hast du eine Erkrankung oder bist du schwer erkrankt? Ja, ich bin voll insulinpflichtiger Diabetiker. Und wie geht es dir zurzeit noch so? Wie würdest du deinen Zustand beschreiben? Ja, ich war vor kurzem, war ich so weit, dass es wohl schon so weit war. Ich bin, habe mir da so einen kleinen Windschutz gebaut und so weiter. Und da bin ich auf der Leiter gewesen. Und da ist von der Leiter eine Stütze abgebogen. Und dann bin ich ja von oben runtergekommen. Da sitze ich jetzt noch mit zu, da habe ich die Schulter geprellt. Und dann der Ober... Also einen kleinen Unfall. Oberbein, also ist vollkommen aufgeplatzt gewesen. Mhm. Implantate, die ich im Mund hatte, sind zwei rausgeschlagen. Mhm. Fühlst du dich auch einsam? Ja. Doch, das bin ich gewohnt. Das macht mir nichts aus. Mhm. Du bist schwerer Diabetiker erkrankt. Wie fortgeschritten ist diese Erkrankung? Ja, ach, da bin ich schon seit 87 bin ich insulinpflichtig. Mhm. Du sagst, wenn es soweit ist, möchtest du dir selbst das Leben nehmen. Wie willst du dir das Leben nehmen? Ja, das wollte ich noch gerade, deshalb habe ich angerufen. Ne? Also ursprünglich war das ja so, dass ich mir das vorgenommen hatte. Und da war das aber schwer, den Zeitpunkt zu bestimmen, weil man ja, wenn man erstmal beim Arzt in Behandlung ist oder beim Heim oder irgendwas, da hat man keine Chance mehr. Ne? Mhm. Ne, und da habe ich mir gedacht, dass man da nun 5 Jahre mit, das war mein Satz, was mir gesagt hat, 5 Jahre vorher muss ich das machen, wenn ich das will. Ne? Ja. Und jetzt ist es aber inzwischen ist es schon so weit, dass man da mit letzter Verfügung und so weiter auch bestimmen kann. Ne? Ja. Und aber wie willst du dir denn das Leben nehmen? Ja, ich werde mich mal ich habe mir so einen kleinen Grill gekauft, nie gebraucht. Einen kleinen Grill hast du hier. Einen kleinen Grill, den werde ich mir mit zu Bett nehmen. Also in den Raum rein. Und werde dann den anstecken. Und da geht man dann, wird man dann wohl einschlafen, nehme ich an. Mhm. Weil durch das Kohlenmonoxid nimmt das Blut da keinen Sauerstoff mehr auf, sondern das Kohlenmonoxid und dann geht man langsam rüber. Mhm. Ne? Nun gibt es ja schon in Deutschland sehr, sehr gute Betreuungen für ältere Menschen, denen es auch nicht so gut geht. Hast du dich denn vielleicht doch nicht mal mit dem Gedanken vielleicht ein bisschen beschäftigt, in ein Seniorenheim zu gehen? Nein. Das willst du überhaupt nicht? Nein, kommt nicht in Frage. Kannst du mir das erklären, warum du so ganz klar sagst, nein? Ich habe auch so im Film, also da war, ach, wie lange ist das her? Da war im Fernsehen mal, da war bei uns hier eine Sendung, wie da von den Griechen Betreuung also erzwungen wird und so weiter, ne? Und wie da die Leute gelitten haben unter den Betreuern. Ja, du hast also Angst, dass man dich da schlecht behandelt. Nein, die wurden nicht. Da war zum Beispiel eine Frau, die hatte ein eigenes Trösschen mit Einliegerwohnung, die hatte sie vermietet und war in ihrer Gemeinde da im Altenheim drin. Mhm. Und nur mal als ein grobes Beispiel von den Ganzen. Ne? Mhm. Und dann ist sie im Krankenhaus gewesen und haben sie wohl festgestellt, dass sie alleine nicht mehr kann, wegen ihrem Bein. Und haben da Betreuung angeordnet und die Betreuerin, die war in so einer Art Sekte hier, ne, und die hat sie aus ihrem Altenheim, wo sie ja nun bekannt war und alles drum und dran, wurde sie weinend mit der Polizei rausgeholt und wurde in ein Heim, wo diese Sekte da betreibt, aber dann dreimal oder viermal so teuer war wie das Heim, wurde hingeschickt, dann musste das sofort das Haus verkauft werden und so weiter. Ich unterbreche dich mal, ich verstehe, das ist eine Frage der Selbstbestimmung. Du willst über dich und dein Leben bestimmen. Ja. Ich will bestimmen, ob mein Leben mehr lebenswert ist oder nicht. Ich verstehe. Und das lasse ich mir von keinem, weder von einer Kirche noch von jemand anderem vorschreiben. Hast du Kinder? Da habe ich mir die Gedanken gemacht, wie man das nur anstellen kann. Ne? Kann ja auch mit Insulin, wird wohl auch noch was helfen dabei und so weiter. Ne? Mhm. Das habe ich ja genügend zur Verfügung. Hast du denn schon so eine Zeitvorstellung, also noch ein Jahr oder zwei Jahre? Vor kurzem war ich schon mal fast so weit. Also ich bin, wo ich davon von der Leiter geflogen bin. Das muss ich jetzt abwarten, wann das so weit ist. Hast du Kinder? Ich werde auch langsam ein bisschen tüdelig schon. Also ich bin verwirrt, vergesslich und. Ja. Hast du Kinder? Ja, also zwei hatte ich. Einen Sohn, der ist mir gestorben. Ja. Meine Tochter lebt noch. Und wie ist der Kontakt zu deiner Tochter? Ja, sie kommt jeden Sonntag, kommt sie immer vorbei. Ne? Und weiß sie von deinem Plan? Ja. Ja, und was sagt sie? Vollkommen. Habe ich noch nie einen Hehl daraus gemacht. Ja. Das weiß sie ja schon immer. Ne? Schon 20 Jahre. Was sagt sie denn zu dem Plan? Was? Was sagt sie denn zu dem Plan? Nicht. Sie akzeptiert das, sie nimmt das ja, hin. Ja. Da lasse ich mir auch nichts erzählen. Ne? Da kann dir auch keiner kommen mit Beratung und so. Das ist für dich entschieden. Und du möchtest das irgendwann sehen. Nein. Dummen, ich möchte nicht, dass ich da, wenn ich im Bett nicht kurzzeitig und Hilfe brauche, ja. Aber wenn ich absehen kann, dass ich nicht mehr aufstehen werde und dann nur im Bett liegen und auf den Tod warten, nein, das ist nicht vorstellbar für mich. In welchem Alter hast du diese Entscheidung getroffen? Du bist jetzt 82. Ach, dumm, da war ich ja 40, 50 Jahre alt. Ach so, so alt ist die Entscheidung schon. Ja. Also das ist schon immer. Ich habe hier zum Beispiel meine Nachbarn und so weiter. Ich bin ja auf dem Lande. Aber da dann vor 15, 16 Jahren bin ich hierher gezogen, ein kleines Häuschen. Und bin aber auch nicht warm geworden. Ne? Ach so, verstehe. Also auf dem Dorf so. Nicht? Das ist, ich habe geglaubt, man wäre da. Nicht? Aber das ist nichts zu machen, wenn da die Gruppen, wenn da einer wegsteppt, da kommt kein neuer rein. Ja, verstehe. Das ist, da habe ich mich. Das ist das, wo ich mich verschätzt habe. Ne? Johannes, ich möchte dich dennoch um etwas bitten. Ja. Wenn wir beide uns jetzt hier verabschiedet haben, Ja. Dürfen wir dich gleich noch einmal anrufen? Das dürft ihr. Das ist sehr gut. Das, ja. Das machen wir auch gleich. Ich bin nicht deprimiert oder sonst irgendwie ja. Was. Aber wir rufen dich nochmal an. Das muss sein, finde ich. Ja. Dann danke ich dir für den Anruf. Und ja. Wünsche dir dennoch alles Gute und dass diese Entscheidung noch lange nicht realisiert wird. Und ja, bei dem vorigen Gast in Gladys, ne? da hätte ich auch noch die ganze Sendung vermachen können. Ja. Ich habe auch gesoffen und geraucht, ich habe 100 Zigaretten am Tag geraucht ja. Und so weiter. Habe ich mir aber alles alleine abgewöhnt. Ne? Sehr gut. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Ja, das ist in Ordnung. Johannes, alles Gute. Jo. Auf Wiederhören. Tschüss. So, wir versuchen jetzt gleich, Johannes, in aller Ruhe vielleicht doch noch zu erreichen. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Wobei ich sagen muss auch, es gibt sicher einen Punkt, wo man dann auch den Willen des Menschen respektieren muss, wenn er sich für einen vielleicht nicht so konventionellen Weg entscheidet. Aber wir werden das tun, was möglich ist zu tun. Hier ist Michaela. Michaela ist 47. Guten Morgen, Michaela. Hallo, guten Morgen, du Jürgen. Ja, wie auch immer. Ich muss mich jetzt beeilen, aber das passt zu mir. Ich rede nämlich sowieso etwas schnell. Ja. Eine Frage habe ich vorab. Interessiert mich einfach, weil ich deine Sendungen schon ewig sehe. Mhm. Du hast so süß den Kulli, auch wenn du nicht am Schreiben bist. In der rechten Hand bist du Raucher. Das ist jetzt nicht schlimm. Ich bin jetzt da keine Anti-Raucher. Nein, ich bin mein Leben lang nicht Raucher gewesen. Echt? Da ja. Habe ich immer gedacht, das ist bestimmt Raucher. Nein. Das ist völlig unwichtig. Hat ja, auch nichts okay. Mit dem Thema zu tun. Okay. Einfach so. Okay, mhm. Damit erledigt. So, also mein Thema ist, ich arbeite selbst in der Lebensberatung per Telefon. Ich habe auch schon im Fernsehen gesessen und weiß, was das bedeutet, wenn man nur mit der Kamera redet. Ja? Ja. Gerade ausguckt. Da ist kein Gegenüber außer in den Ohren. Ja. Und wie gesagt, Lebensberatung, alle, die da draußen sitzen, die wissen gar nicht, was da auf einen abprasselt oder runterfällt. Mhm, ja, das ist schon Wahnsinn. Und deswegen, du bist für mich die Koryphäe an Lebensberatung. Also weil ich einfach finde, du bist sehr empathisch, die Ruhe, wo ich manchmal denke, mein Gott, und ich bin auch ein Mensch, der schnell redet, aber trotzdem ruhig ist, aber die Ruhe habe ich nicht. Und deswegen, ich sage mal auf Deutsch, ich bewundere dich. Ja? Ich danke dir vielmals. Wenn du ja, aber ich bin nicht verliebt. Es gibt ja mal, irgendwann habe ich mal was geguckt. Und das habe ich auch den Redakteuren übrigens auch da, ganz großen Danke, die waren ganz, ganz lieb, ja. Eine Sendung gehört, wo jemand verliebt hat. Das hat nichts damit zu tun, das wird brennen. Ich finde einfach deine Arbeit, wie du das machst, und da gehört sehr viel Zeug dazu, sich in alles reinzuversetzen und dann damit umzugehen. So, und jetzt bin ich in einer Beziehung gewesen, 3 Jahre lang mit jemandem, der überhaupt nicht, also das ist kein, was weiß ich, messerschneidender Türke gewesen, der jedem an die Kehle geht, vor Eifersucht, sondern wirklich ein ganz korrekter Typ. Aber der konnte mit dem Wort Domian nicht mehr umgehen. Oh. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein iPhone, weil ich, heute Abend gucke ich zum ersten Mal, wie nennt man das, live, ja. Mhm. Weil es einfach nicht, früher habe ich auch nachts beraten, also dann, ja. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das heißt, alle Sendungen gucke ich per iPhone und wenn wir dann, wir wohnen zusammen, aber dann zum Einschlummern habe ich immer irgendwelche Sendungen gehört. Dann hat er gesagt, ich mag es nicht, wenn ein zweiter Mann bei uns im Bett liegt, ja? Lag ich immer zwischen euch. Ja, ne, das ist dazwischen neben mir, aber egal okay. Wo. Yeah. Und dann hat er das ausgeschaltet oder wirklich, also dass man gedacht, ganz hysterisch und was willst denn du und lalala und entweder der oder ich, dann sage ich, Moment mal, also es hört jetzt an, als wäre das ein pubertärer irgendwas, gar nicht, ja? Mm-hmm. Ein ganz normaler Geschäftsmann, der eigentlich mit beiden Beinen am Boden steht. Und auf jeden Fall ging das so weit, also zum Bleistift, sage ich jetzt mal, wo dein Buch rausgegeben wurde, am 21.09. war das, ne? Mhm, habe ich mir natürlich direkt gekauft. Das war auch schon ein Problem, weil ich mir direkt am ersten Tag gekauft habe. Meine Tochter war auf der Frankfurter Buchmesse und schickt mir per iPhone ein Bild mit einem ganz großen Bild von mir. Ja, ja. Oh Gott. So, und dann, also es hat nachher so eskaliert, das hört sich jetzt lächerlich an. Ich kann auch nur drüber lachen, wo ich gesagt habe, mein Gott. Wenn der Mann jetzt so ein Problem ist für mich, ich finde ihn einfach toll, ja, und wenn du... Ist denn die Beziehung kaputt gegangen deshalb? Ja, ne, der hat gesagt, das ist mir zu viel, das ist mir too much, ich kann das nicht mehr hören, wenn ich das Wort Domian hören könnte, ich... K.O.? Das heißt wirklich, ihr seid nicht mehr zusammen? Ja, seit 11.10. Ach, wie lange wart ihr zusammen gewesen? 3. Also es wären gewesen am 5. November 3 Jahre. Ich hoffe, dass nicht nur ich schuld daran bin. Nein, das hat nichts mit Verliebtheit zu tun, sondern ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Das verstehe ich. Das ist sehr kurios, aber ist wirklich ein bisschen bescheuert. Aber ich sag vielen Dank, ich höre immer gern zu. Liebe Michaela, du bist Profi, du hörst die Sendung gleich vorbei. Ich danke dir für deinen tollen Anruf und für deine netten Worte. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, wir müssen Schluss machen. Ja, und danke, mach weiter so. Ja, du bereicherst die Leute und auch die Berater. Dankeschön. In der Technik, mach die Dannhäuser. Bis morgen. Dannhäuser.